Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Freitagnacht-Ausgabe. Wie immer ist das eine freie Themennacht und ihr könnt hier bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Michaela ist die Erste. Hallo. Hallo. 19 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Du klingst aber sehr traurig. Was ist los, Michaela? Ich hab seit circa 3 Monaten wieder einen Freund. Seit 3 Monaten? Ja. Mhm. Und vor anderthalb Monaten bin ich von ihm schwanger geworden. Und vor 2 Wochen habe ich das Kind abgetrieben. Warum hast du das Kind abgetrieben? Teilweise, weil er es wollte und auch aus gesundheitlichen Gründen. Was heißt gesundheitliche Gründe? Ich habe seit meinem 11. Lebensjahr eine Blutkrankheit. Mhm. Und durch diese Krankheit ist es ja unwahrscheinlich, dass ich jemals ein gesundes Kind auf diese Welt bringen kann. Mhm. Wie war denn so die Gewichtung? War es eher er, der gesagt hat, ich will es nicht haben? Oder war dann doch die Überlegung, die gesundheitliche Erwägung, dass du gesagt hast, nein, es ist nicht gut? Ich wollte das Kind erst nicht abtreiben, aber als mir der Arzt dann sagte, dass meine Blutwerte wieder sehr schlecht sind, mhm, und er mir dann auch halt sagte, jo, warum, wieso, weshalb, also was passieren könnte, mhm, habe ich dann doch gesagt, es wäre besser. Hat dir denn der Arzt quasi dazu, ja, quasi dazu geraten, es abtreiben zu lassen? Er hat es mir gesagt, ja. Also dass er es für richtig hält, das abtreiben zu lassen, das, ja, Kind, ja. Aber parallel dazu hat dein Freund auch gesagt, ich will es gar nicht haben. Ja, weil er zurzeit noch keine eigene Wohnung hat. Mhm. Er hat sich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht als Subunternehmer und also bei hat ihm halt auch keine Zeit, weil er am Arbeiten ist. Also bei ihm waren das so materielle Erwägungen, dass er das Kind nicht haben wollte. Wusste er denn, dass du eine Krankheit hast und dass das Kind vielleicht dann auch sehr krank würde? Nein, das weiß er bis heute nicht. Das weiß er bis heute nicht. Also bei ihm war es eine ganz klare, so eine Entscheidung, passt mir jetzt nicht so in mein Leben rein. Ja. Mhm. Warum hast du ihm nicht von deiner Krankheit erzählt? Weil ich Angst hatte, dass er dann Schluss macht. Meinst du, das würde er tun? Also ich ihn kenne, so wie er eingestellt ist, denke ich doch. Wie macht sich diese Krankheit denn bei dir so in deinem normalen Leben bemerkbar? Also es kann jederzeit passieren, dass ich wieder ins Krankenhaus muss und... Und was passiert dann, wenn du ins Krankenhaus musst? Dann darf ich mich nicht bewegen. Ich muss einfach nur ruhig liegen bleiben. Ansonsten kann es passieren, dass ich daran, also an dieser Krankheit, sterben muss. Bist du denn schon oft so akut ins Krankenhaus gekommen, dass man dich behandeln musste? 2-mal bisher. 2-mal. Wie lange liegt das zurück? Das erste Mal mit 11 und das zweite Mal mit 15. Hm. Machst du denn so etwas dagegen, dass das Risiko so, ja, so klein wie möglich gehalten wird, dass du so einen, ich sag, nenne es mal einen Anfall bekommst, dass du ins Krankenhaus musst? Also, ich darf in der Regel eigentlich keinen Sport treiben. Hm. Ich war zwar zwischendurch sehr gerne Inliner, aber das habe ich jetzt auch wieder zurückgestuft. Also du musst dich schonen und du darfst deinen Körper nicht zu sehr überanstrengen. Genau. Nimmst du auch ständig Medikamente ein? Nein, also gegen diese Krankheit gibt es keine Medikamente, weil es halt eine Blutkrankheit ist. Mhm. Die kommt dadurch zum Erscheinen, dass ich unter der Haut Blutflecke kriege, die aussehen wie Muttermale, dass ich das halt dann am ganzen Körper habe. Ach so, das sieht man dann so, wenn du ins Krankenhaus musst, kurz davor. Ja. Wie nennt man diese Krankheit, weißt du das? Gefäßrheuma. Ah, habe ich noch nie gehört. Michaela, wenn du so eine schwere Krankheit hast und du weißt auch um die Risiken einer Schwangerschaft, warum hast du nicht ordentlich verhütet? Oder du nicht darauf bestanden, dass er auch ordentlich verhütet? Ich hab teilweise darauf bestanden, aber er hat mich halt immer wieder überzeugt. Überzeugt? Von was? Ja, dass es Quatsch ist, weil ich doch die Pille nehme und... Nimmst du denn die Pille? Ja. Mhm. Und du bist nun schwanger geworden, obwohl du die Pille nimmst? Ja. Stimmt das? Oder hast du vielleicht da doch ausgesetzt und... Nein, ich hab's nicht ausgesetzt. Hast du mit deinem Frauenarzt darüber geredet? Ja. Und wie schätzt der das ein? Wie stuft der das ein? Ja, er sagte, dass die Wirkung der Pille wohl dadurch nachgelassen hat, dass ich die Pille teilweise nicht vertrage, die ich zurzeit nehme. Kann es da sogar einen Zusammenhang geben zwischen deiner Krankheit und der Wirkung, Wirkungsweise der Pille? Das weiß ich nicht. Weiß dein Frauenarzt von deiner Erkrankung? Ja, das weiß er. Das weiß er. Mhm. Du hast gerade was ganz, ganz Schlimmes für meinen Geschmack gesagt, Michaela. Du hast gesagt, ich habe meinem Freund, mit dem ich erst 3 Monate zusammen bin, dem habe ich noch nicht von meiner schweren Krankheit erzählt, weil ich dann Angst habe, der verlässt mich. Und so wie ich den einstufe, würde der das auch tun. Mhm. Was ist das denn für ein Kerl? Kann man denn so einen Kerl lieb haben, der dich verlassen würde, nur oder weil du eine schwere Krankheit hast, die nur auch mit zu deinem Leben dazugehört, zu deinem Schicksal? Ja, weil er vielleicht nicht weiß, ob er damit klarkommt. Gut, ihm sei ja auch zugestanden, dass er vielleicht ein bisschen unsicher ist und so weiter. Aber wenn du ihn so einschätzt, dass er dich verlassen würde, dann ist er das doch überhaupt gar nicht wert, dass du dich mit diesem Mann so beschäftigst, Michaela. Das gehört ja nun wirklich gerade zur Liebe dazu, dass man den anderen eben auch in so einer schweren Angelegenheit wie einer starken Erkrankung, dass man dem zur Seite steht. Ich finde, dass du dem das unbedingt erzählen musst, sofort. Und dann kannst du nämlich auch rauskriegen, ob der wirklich zu dir steht und ob der dich lieb hat. Wirklich so lieb hat, wie du das möchtest. Und wenn er dann geht, dann tut das zwar weh vielleicht im ersten Moment, aber dann soll er auch gehen. Dann hast du ihn von der Backe. Letztendlich ist es besser für dich. Was hab ich denn gesagt als getan? Ich weiß, Michaela, ich weiß. Zudem du ja auch noch so traurig bist, weil du dein Kind hast abtreiben lassen. Das kommt ja auch noch hinzu im Moment, ne? Hast du denn danach, nach diesem Eingriff, dich mal mit jemandem so richtig aussprechen können? Oder hast du alles für dich behalten? Ich habe mit meinem Bruder drüber gesprochen. Aber sonst mit niemandem? Ja. Wie alt ist denn dein Bruder? Er ist 24. Mhm. Und du hast auch nicht mit deinem Freund über diese Abtreibung und das, was das mit dir so angestellt hat, auch nicht geredet? Doch, er weiß sogar Bescheid. Frag. Er war von Anfang an dagegen, als eben materiellen Dinge. Fragt er dich denn nicht so, wie geht es dir denn jetzt danach und wie fühlst du dich? Er fragt dich nicht. Nein. Ja, du, da hast du aber wirklich einen. Auch das müsste er doch machen. Das gehört doch auch nur dazu, dass man sich um die Frau und die Freundin dann kümmert. Weil das ist ja nun nicht einfach mal einen Blinddarm wegschneiden lassen oder so. Das ist doch nun was ganz anderes und viel gewichtigeres. Und da geht er ganz einfach ignorant drüber hinweg. Und zum Alltag rüber wieder. Er ist nicht vom Alltag losgegangen. Also Michael, ich glaube, du hast da wirklich keinen tollen Typ. Also die beiden Sachen reichen mir schon aus, um so ein hartes Urteil zu fällen. Wirklich. Das ist keine Art und Weise, mit in eine Beziehung mit der Freundin umzugehen. Jetzt möchte ich aber, dass du, es ist auch gut, dass wir heute Abend eine Frau hier haben, meine Psychologin, das ist die Heide heute Nacht. Und mit der möchte ich, dass du dich jetzt nochmal eingehend unterhältst, auch vor allen Dingen über die Folgen und die Nachwirkungen der Abtreibung. Und was man vielleicht noch tun könnte, vielleicht wie man dir noch ein bisschen mehr helfen kann, auch in deinem Alltag. Ja? Mhm. Das geht so, du legst auf. Und Heide ruft dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute, Michaela. Mhm. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ich bin verbunden mit Marc. Und Marc ist 17 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Marc. Also mein Thema ist folgendes. Ich bin im Moment noch in der rechten Szene. Mhm. Und also ich habe mir überlegt, da vielleicht auszusteigen. Was heißt denn rechte Szene? Wo genau bist du? Das nennt sich eben rechte Szene, ne? Also Ja, bist du in einer Partei? Nee, in einer Partei bin ich nicht gruppiert, zum Glück. Mhm. Aber in irgendeiner, in einem Verein, in einem rechten Verein? Nee, Verein ist es nicht. Das ist ja einfach nur so eine Gruppe eben, ne? Also eine ganz zufällig zusammengewürfelte Gruppe von Jungs und Mädels, oder sind da nur Jungs? Ja, ein Mädel ist noch dabei, ne? Mhm. Aber sonst eigentlich nur Jungs. Mhm. Wie hast du die kennengelernt? Wie bist du an die gekommen? Ja, also das war so vor 2-3 Jahren. Mhm. Da habe ich eben einen kennengelernt, so aus der Szene. Und habe ich eben ein bisschen diskutiert mit dem über, hauptsächlich mal über Politik hier in Deutschland. Mhm. Und dann bin ich eben zur Auffassung gekommen, dass ich mal vielleicht probieren sollte, da in der Szene teilzunehmen, was vielleicht ein Fehler war. Ne? Ja, du sagst immer so in der Szene, aber du redest nur von dieser Gruppe, in der du da drin bist. Ja, im Moment eigentlich nur von der kleinen Gruppe, in der ich drin bin. Wie viele Leute sind das? Das sind so an die bis zu 10. 10. Was macht ihr denn, was habt ihr denn so in dieser Gruppe gemacht in der letzten Zeit, außer zusammensitzen und quatschen? Ja, eben eigentlich, wenn wir uns getroffen haben, dann immer abends in irgendeiner Kneipe was trinken. Mhm. Aber irgendwie irgendwelche Straftaten begangen oder so haben wir eigentlich nie. Mhm. Also du sagst eigentlich nie, aber gab es dennoch so Kleinigkeiten, die ihr gemacht habt? Da war ich jedenfalls nicht mit beteiligt. Was waren das für Kleinigkeiten? In Anführungszeichen Kleinigkeiten? Ja, wo die anderen, wo schon ein bisschen besoffen waren, haben dann eben erstmal ein paar Ausländer hinterhergeschrien, aber gewalttätig sind die eigentlich nie gewesen. Waren die anderen auch nicht? Nee. Mhm. Was, gut, du bist ja 17, sind die anderen auch so in deinem Alter oder gibt es auch schon Ältere dabei? Da sind auch Ältere dabei, sind aber auch Jüngere dabei. Also ja. Was wählen zum Beispiel die Älteren von der Partei, wenn die schon mal haben wählen können? Ich weiß nicht, wie alt die sind. Ja, ich denke mal so, also von einem weiß ich, da hat die Republikaner gewählt, aber ich denke auch mal, dass die anderen so in der Richtung wählen. Mhm. Nun sitzt ihr da immer dazu zusammen in den Kneipen bei Bier und Damensprüchen. Wird das nicht langweilig, wenn man ständig dasselbe redet? Natürlich. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich aussteige jetzt. Was sind denn noch Gründe, weswegen du raus möchtest? Ja, vor allem erstmal deswegen, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn hat, so rumzulaufen und irgendwelche Parolen zu brüllen oder sowas, weil es eigentlich, das macht einfach keinen Sinn. Man kann eh nichts ändern an dem System oder an sonst was. Also warum soll ich mich da weiterhin mit dem Kram beschäftigen? Das ist nur Zeitverschwendung. Jede Sekunde, in der man sich mit dem Scheiß beschäftigt, Zeitverschwendung. Ja, das ist so eine pragmatische Überlegung. Ich kann eh nichts ändern. Bist du denn inhaltlich so von deiner Meinung auch irgendwie auf einen anderen Trichter gekommen? Also ich bin immer noch der Meinung, dass es hier viele kriminelle Ausländer gibt. Also das habe ich auch selber schon miterlebt, was da für Drogendealerei gibt an Bahnhöfen und nicht nur das, was da auch gut, das sagen, wird. Gut, das sagen viele, das sagt auch unser Innenminister. Das ist ja nur keine Kette. Vorher hat er das ja nie gesagt. Ja, das stimmt, er hat eine gewisse Kehrtwendung gemacht, ja. Ja, jetzt durch die. Aber dafür muss man nicht in einer speziell rechten Szene agieren. Das kann man auch in den etablierten Parteien, kann man diese Meinung durchaus vertreten. Ja, deswegen, das habe ich auch gemerkt. Mhm. Aber ich habe auch noch nie irgendwie irgendwas mit Hitler oder so ein Scheißdreck da, was wir zu tun haben wollen. Ich meine, also im Grunde genommen findest du den Staat, in dem wir leben, findest du okay, man muss nur vieles noch verbessern oder verändern. Man sollte einiges verändern, also auch vor allem da mit den Arbeitslosen, die hier teilweise mehr Geld kriegen als normale Arbeiter und sowas. Mhm. Während die Arbeitslosen daheim schön ausschlafen, müssen andere bei Kälte draußen stehen und irgendwas arbeiten kriegen, gerade mal vielleicht 10 Mark mehr oder was. Mhm. Das finde ich auch nicht richtig. Aber das ist auch eine Meinung, die viele Leute haben und die auch durchaus überlegenswert ist, absolut. Klar. So, wie willst du jetzt raus? Wie willst du da jetzt raus? Wie ich da jetzt raus will? Einfach nicht mehr mit den Leuten treffen. Und das geht auch. Da hast du keine Sorge, dass die dir irgendwie Druck machen oder dich gar bedrohen oder sowas. Das ist nicht deine Sorge. Das weiß ich ja noch nicht, ob die mir da irgendwie drohen wollen oder sowas. Das werde ich dann sehen, ne? Auf jeden Fall finde ich die Entscheidung gut, wenn du das für dich so entschieden hast. Klar. Die Hintergrundüberlegung finde ich genauso akzeptabel, die du gerade geäußert hast. Wenn du aber ein politisch aktiver junger Mann bist, dann engagier dich doch ganz einfach in einer großen Partei und erhebe da deine Stimme und misch einfach mit. Weil diese Haltung, da kann man eh nichts machen, ist natürlich auch bescheuert. Ja klar. Gehen die CDU, gehen die SPD oder eine Partei, die ja vielleicht am ehesten nahe steht? Glauben Sie? Ja, das glaube ich schon. Also ich finde immer besser, man soll selbst was tun, bevor man nur rummeckert. Und wenn der erstmal so. Natürlich, aber was soll ich denn tun? Also es gibt eigentlich so keine Partei, die so meinen Überlegungen entspricht. Dann Mark, muss ich selber eine Partei gründen. Mark, das ist so ein Spruch, es gibt nie die optimale Partei. Die gibt's für mich auch nicht. Aber es gibt so eine Partei, wo man denkt, das ist so, die grobe Richtung ist ganz okay. Ich trete da ein und mische einfach mal richtig mit. Ja, gut. Kann man auch so sehen, ja klar. Kann man so sehen. Was machst du vom Beruf? Oder bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler, du ja. Du bist noch 12. Klasse ja. Auf dem Gymnasium. Also, ich finde den Austritt oder dieses Wegbewegen von dieser Szene, wie du es nennst, finde ich in Ordnung. Und überleg mal, wie du dich vielleicht so ein bisschen politisch kanalisieren kannst. Wäre nicht schlecht, finde ich. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Genau, ja. Alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss, Marc. Tschüss. Ciao. Andreas, 31 Jahre, ist bei mir. Guten Morgen. Ja, moin Domian. Moin Andreas. Endlich mal durchgekommen. Hat lange gedauert, aber ja, ich hab's ja geschafft. Das ist wirklich immer schwer. Ist mir klar. Richtig. Dein Thema. Problem ist ja, ich sag mal so, ich weiß seit meinem 13., 14. Lebensjahr, dass ich auch auf Männer stehe, sag ich mal so. Ich bin bisexuell, aber mehr zu Männern hingezogen. Mhm. So, nun habe ich, wie gesagt, 1989 jemanden kennengelernt. Der ist mir gleich ins Auge gefallen. Tja, und rumschibumsch habe mich verliebt. 1989, das ist lange her schon. Das ist ja sehr lange her, ja. So, habe zu dieser Person auch bis 1994 nichts irgendwie rüberkommen lassen. Immer gut verstanden. Guter Kollege, wurde mein bester Freund, wie gesagt. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, mal auf dem Weihnachten, glaube ich, war das gewesen, waren zu einem Weihnachtsball gewesen. Ja, und dann habe ich ihm das mal mehr oder weniger im Suff erzählt, dass ich dann eben halt so auf ihn stehe, bla bla bla. Und ja. Und das war so Mitte der 90er Jahre. Richtig. Ja. Und rumschibumsch klappt sie natürlich auch gleich, wir landen im Bett. Ach. Wunderbare Sache, ja. Das heißt, er hat diesbezüglich auch Ambitionen gehabt. Richtig. Was du vorher nicht wusstest. Richtig, richtig, ja. Richtig. Weil, das war ein schönes Glück. Ja, richtig, an und für sich schon. Naja, wie gesagt, das kam dann auch ein paar Mal mehr nochmal vor, dass wir im Bett gewesen sind und sowas hin und her. Ja, und nun wollte ich Ihnen das ja auch mal auf nüchtern erzählen. Also ist immer, diese Bettgeschichten sind immer passiert, wenn wir im Dunas gewesen sind, sage ich mal so mehr oder weniger. Wir haben immer getrunken und daraufhin passierte das eben halt auch immer. Und nicht nur einmal, wie gesagt, das war 10, 15 Mal oder sowas. So, und ja, im nüchternen Zustand wollte ich Ihnen das mal immer so sagen, weil er hat gesagt, wir müssen da nochmal drüber reden, wenn wir nüchtern sind. Nun habe ich das natürlich immer versucht und er ist mir dann aber immer ausgewichen. Eigentlich schlecht. So, ja, dann habe ich gedacht, dann muss ich ja wohl irgendwas unternehmen, damit er vielleicht ein bisschen aufmerksam wird auf mich. So, und er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin, mit der ich mich auch sehr gut verstanden hatte. Und der habe ich dann mal so gesteckt, dass er dann auch fremd geht, aber nur mit Mädels jetzt, ne? So, nicht so die nette Art, ne? So, in etwa, was natürlich nicht die feine Art ist und wie gesagt, das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar geworden, weil wie gesagt, dann hatte ich, wie gesagt, ihr das erzählt und sowas. Und der, wir befinden uns jetzt im Moment noch im Jahr 95, wir müssen mal ein bisschen raffen. Ja, also, was ist heute das aktuelle Problem? Das heute aktuelle Problem ist, dass ich, wie gesagt, eben halt weggegangen bin von meinem Heimatort und jetzt wieder zurückgezogen bin, diesen Mann wieder getroffen habe und ich möchte ihm eben halt gerne sagen, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass ich ihm halt eben noch sehr gerne habe und ja. Ah, also es sind über 5 Jahre ins Land gestrichen, richtig. Ohne dass ihr wirklich einen nahen Kontakt hattet. Richtig, richtig. Du hast damals ein bisschen gepetzt bei der Freundin, was ist denn da rausgekommen? Ja, Streit. Er hat sich mit mir total zerstritten gehabt, wie gesagt, und sowas hin und her. Gut, danach, wie gesagt, nach diesem Streit hatte ich dann eben halt eine Chance, woanders zu arbeiten, bin auch weggezogen von meiner Heimatort. Du hast dann nach diesem Streit überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt? Nein, das ging gar nicht mehr. Und wie weit wohnt ihr jetzt voneinander entfernt? Jetzt im Moment sind das vielleicht 15 Kilometer. Jetzt bin ich ja wieder zurückgezogen, wie gesagt, vor kurzem erst. Ja. Hast du ihn denn zufällig irgendwie nochmal gesehen? Ist er über den Weg gelaufen? Ja, bei meinen alten Freunden, die sind immer noch mit ihm zusammen und da habe ich ihn ja eben halt wieder gesehen. Und das kam natürlich alles von früher wieder hoch und er redet auch heute noch wieder mit mir ganz normal, sag ich mal so mehr oder weniger. Ach, das ist auch schon wieder soweit, sind wir auch schon. Bloß nun weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll, dass ich ihn da irgendwie mal so auch mal in nüchtern Zustand das kriege, was ich, wie gesagt, im Dunast von ihm kriege. Wie ist denn sein Leben weiter verlaufen? Ist er so, was du mitbekommen hast? Du hast dich bestimmt erkundigt. Ist er rein heterosexuell orientiert gewesen? Richtig, ja. Also das ist auf jeden Fall Fakt, dass er schon eben halt hetero war. Aber du würdest ganz gerne wieder mit ihm Kontakt haben. Gerne. Und du würdest gerne. Nicht nur sexuell, sondern auch vielleicht ein bisschen näher. Richtig. Hat er denn eine Freundin im Moment? Nein, er ist solo im Moment, ja. Er hat aber viele flüchtige Bekanntschaften. Jetzt würde ich mich an deiner Stelle erstmal, wenn ihr euch, also ich würde mich mit dem mal verabreden. Ja, das. So ganz normal. Richtig. Zum Essen, ne? Also nicht gleich zum Saufen, sondern zum Essen. Ja, gut. So, und dann würde ich mich erstmal ganz dick und fett entschuldigen für die Petzerei damals. Das war ja nun wirklich kein schöner Stil von dir. Nee, das ist richtig. Das war ganz scheiß Zug. Es hat mir auch mehr oder weniger die Freundschaft gekostet. Sag ich so, mal. Und wahrscheinlich auch das Vertrauen. Ja, und dann versuche doch erstmal, du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, nein, vor allen Dingen, wo er jetzt auch solo ist, ja, wirklich mal eine solide und gute Freundschaft aufzubauen, ohne dass ihr gleich in die Kiste steigt. Lass dir doch ruhig auch mal ein bisschen Zeit und gib ihm auch ein bisschen Zeit. Und dass du dann vielleicht, weiß ich jetzt, nach ein paar Monaten ihm dein Interesse oder vielleicht sogar deine Liebe oder Verliebtsein gestehst. Ich würde jetzt nicht so zack zack rangehen, sondern vorsichtig. Und vor allen Dingen mal die Scherben von früher wegkehren. Ja, das ist auf jeden Fall. Die vielleicht da noch liegen irgendwo. Ja, ich denke, das ist das Hauptproblem, wo, wie gesagt, also da müssen wir wieder noch mal wärmer werden, sonst mehr oder weniger. Ist zwar nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, ne, er kommt natürlich in meinen Sexträumen häufiger vor. Wie gesagt. Andreas, fass es so an, geh so ran. Alles klar, ich hoffe es auf jeden Fall. Domian, noch alles Gute für euch und für eure Sendung. Ne? Dankeschön, wiederhören. Ja, tschüss, tschüss. Dirk, 25 Jahre, guten Morgen. Hallo. Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Um was geht's? Ich habe ein großes Problem. Ich liebe eine verheiratete Frau. Ja, das ist natürlich in der Regel meistens ein großes Problem. Ja, das Problem ist nur, sie ist mit meinem besten Freund verheiratet. Sie ist mit dem besten Freund verheiratet. Also, wie lange kennt ihr euch denn schon? Wir kennen uns jetzt 15 Jahre, waren früher eine sehr lange Zeit auch selber zusammen. Für sich zur Bundeswehr ging. Moment. Du warst mit der Frau zusammen? Ja, bevor sie geheiratet haben. Ach so. Ich war erst mit ihr zusammen. Kennst du sie länger als deinen besten Freund? Ja. Ach so. Und dann warst du mit ihr zusammen? Wie lange wart ihr zusammen? Ungefähr 4 Jahre. 4 Jahre. Dann ist das auseinandergegangen? Nee, es ist nicht auseinandergegangen. Ich bin zum Bund gegangen. Ja. Und musste dann für ein halbes Jahr in Kosovo. So, und als ich aus dem Kosovo wiederkam, weil wir haben uns dann auch fast ein Jahr nicht gesehen und ich habe gesagt, du, es ist besser, wenn wir dann in der Zeit ein bisschen auf Distanz gehen. Und lass mich gleich ketzerisch fragen, warum geht man auf Distanz? Wenn man verliebt ist und einer muss so weit weg, da geht man doch dann nicht auch noch innerlich auf Distanz. Warum? Nein, ja, weil ich der Meinung war, es wäre für sie einfacher, weil sie eben auch etwas jünger ist als ich. Wie viel jünger denn? Du bist 25, sie ist? Sie ist 21. Ah ja. Ja gut, aber trotzdem, früher war man jung und unerfahren. Gut, ihr habt euch so geregelt, ihr seid dann auf Distanz gegangen, während du im Kosovo warst. Richtig. So, und dann, wie ging es weiter? Ja, als ich von der Bundeswehr wiederkam, bin ich nach Stuttgart gezogen, weil in meinem Beruf als Koch ging das also eigentlich ganz schnell, dass man nach der Bundeswehr eine neue Stelle hatte. Und als ich dann aus Stuttgart wiederkam, hatte sie geheiratet, mein bester Freund. Also du kamst aus dem Kosovo nach Stuttgart? Ja. Und wie lange, und dann hat sie geheiratet? War ich 2 Jahre in Stuttgart. Ach, da hast du auch gar keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt, als du dann wieder zurückkamst nach Deutschland? Doch, so rein sporadischen. Aha. Wusstest du denn da, dass sie schon mit deinem besten Freund irgendwie rum war? Nein, das hat sie mir auch nie erzählt. Und der beste Freund hat dir das auch nicht erzählt? Nee, weil mit dem habe ich den Kontakt damals ganz abgebrochen. Warum? Weil er, ja, wie ich inzwischen sagen muss, ein großes Arschloch ist. Ja gut, aber das wusstest du damals ja wohl nicht, oder? Doch, ich habe im Nachhinein, also damals ein paar Sachen erfahren und... Also andere Sachen, die mit der Geschichte jetzt nichts zu tun haben? Nein, von Personen, die mit der Geschichte nichts zu tun haben. Andere Sachen, also der Kontakt ist aber eine komplizierte Geschichte, muss ich ja sagen. Also du hast den Kontakt damals mit dem besten Freund schon abgebrochen. Ja. Du bist jetzt wieder Koch in Stuttgart und deine Ex-Freundin macht mit dem Ex-Freund rum. Richtig. Und nach einer gewissen Zeit heiraten die beiden. Richtig. Du erfährst das nach wie vielen Jahren? 2 Jahren? Nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren erfährst du es. Als ich in meine Heimatstadt zurückziehe. Und ich habe sie auch wieder getroffen. Ja. Und wir haben abends dann auch richtig gut gefeiert. Und dann ist es eben passiert, dass man also in der Kiste gelandet ist. Aha. So, sie wurde schwanger. Und sie wurde schwanger? Ja. Obwohl sie mit deinem ex-besten Freund zusammen war? Ja, verheiratet sie war. Verheiratet ist. Mhm. Und was ihr Mann bis heute nicht weiß, ist, dass seine Tochter nicht von ihm ist, sondern von mir. Ach du lieber. Und ist es sicher, dass du der Vater von dem Mädel bist? Zu 99,9%. Seid ihr euch sicher oder sagt die Freundin, die Frau sagt das? Wenn man die Kleine anguckt, sieht man, dass es mein Gesicht ist. Wie alt ist die Kleine jetzt? Die wird jetzt ist jetzt anderthalb. Und es geht bis heute so, dass ihr heimlich eine Verbindung miteinander habt, ein Verhältnis. Richtig. Und sie trennt sich jetzt, also ich bin jetzt auch der Grund, warum sie sich von ihrem Mann trennen will. Ach, sie will sich trennen? Ja, sie muss sich trennen, sagen wir es mal so. Warum? Ja, wie gesagt, ihr Nochmann ist ein Arschloch. Na gut, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wenn er schlechte Laune hat, fängt er an auszurasten, prügelt durch die Wohnung. Achso, das heißt, die beiden haben auch große Probleme in ihrer Verbindung, in ihrer Beziehung. Immer schon gehabt. Eigentlich wendet sich das Blatt doch jetzt zum Guten für dich. Das heißt, wenn die sich von dem Mann trennt, kannst du doch mit der Frau wieder zusammen sein und auch bei deinem Kind sein, oder? Ja, das ist richtig. Das Problem liegt einfach nur daran, dass der ganze Freundeskreis, den sie jetzt hat, mit mir nicht klarkommt. Warum nicht? Weil ich in meiner Heimatstadt bekannt bin wie ein bunter Hund. Und einen schlechten Ruf hast. Ja, so ungefähr. Warum hast du einen schlechten Ruf? Ich war früher jemand, der sehr schnell sehr hochgegangen ist. Jähzornig? Ja, habe ich Männchen. Gewalttätig auch? Hast du kam auch schon vor. Das heißt, du hast auch schon mal zugeschlagen. Ja, aber noch nie eine Frau. Ja. Und also nicht so der beliebteste Junge in der Stadt, im Ort. Das ist richtig. Also. Das halte ich auch für ein Problem, aber ich halte das ehrlich gesagt direkt für ein Nebenproblem. Das Hauptproblem ist doch eigentlich gelöst. Das heißt, du kannst mit der Frau zusammen sein, die du magst, die du liebst. Die Frau liebt dich auch. Ja. So. Und es ist euer Kind. Das ist unser Kind. So, jetzt sind die Leute da, die dich nicht mögen oder ihr Freundeskreis. Nein, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir ihrem Mann erstmal klar machen müssen, dass die Kleine nicht von ihm ist. Weil das ist das, was er seit anderthalb Jahren nicht weiß. Ja, das kommt auch noch hinzu. Auch wenn sie sich von dem getrennt hat, ist das Problem noch nicht gelöst. Du hast völlig recht, ja. Ja. Wie wird er darauf reagieren? Ich kann es mir vorstellen. Na, wie? Er geht ab wie ein Hawaii-Männchen. Ja, das sagt mir noch nicht viel, was das bedeutet. Ja, er wird also erstmal wieder seinen Bruder und seinen Freundeskreis zusammentrommeln und dann werden die hier wieder Randale machen. Was heißt denn Randale? Heißt das auch, wird das gewalttätig oder ist das einfach nur Stunk? Sie versuchen es immer. Nur sobald dann mein Gesicht irgendwo auftaucht, ist wieder Ruhe. Achso, das heißt, du vermittelst denen schon einen gewissen Respekt? Ja. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über dich geredet, wie will denn das Mädel, deine Freundin, wie will die denn jetzt vorgehen? Also die ist ganz entschieden, die möchte sich von ihrem Mann trennen. Sie zieht am 15. diesen Monat bei ihrem Mann aus. Achso, das ist alles schon so eingeleitet. Ja. Ja. Und zieht in eine eigene Wohnung. Ja. Die eigene Wohnung wird ihr Ex-Mann nicht rausbekommen, weil die über meinen Namen gemietet worden ist. Na gut, aber ihr wohnt ja irgendwie in einem kleinen Ort, da kriegt man das ja gleich mit. Nee, sie zieht aus diesem Ort weg. Wunderbar. 30 Kilometer weit weg. Ja, das ist doch schon mal gut. Damit sie aus der Schusslinie ist. Das ist doch schon mal gut. Mit dem Kind. Mit dem Kind. So. Und dann, wenn diese Trennung vollzogen ist, auch die räumliche Trennung, wenn die nicht mehr zusammen wohnen, dann muss sie ihm das sagen. Dann muss es ihm sagen. Ja, ich denke auch mal, dass beide jetzt ganz gespannt am Fernseher sitzen werden. Wie beide? Ja, sie wohnt ja noch bei ihrem Mann. Das heißt, er weiß es jetzt sowieso durch via Fernsehen oder was? Er weiß ja nicht, wer gemeint ist. Ja, wie was? Der erkennt dich doch an der Stimme, wenn ihr früher Freunde wart. Und er erkennt dich doch an der Geschichte, Kosovo, Stuttgart. Da gibt's mehrere. Ja, das ist aber jetzt sehr naiv, Dirk. Das ist wirklich sehr naiv. Du weißt, dass die beiden heute Abend zuschauen? Ich weiß, dass auf jeden Fall, dass sie zuschaut. Also muss ich dich jetzt sehr kritisieren. Wenn du das so weißt, finde ich das nicht sehr geschickt, jetzt hier anzurufen und das in der Öffentlichkeit zu erzählen. Ich finde es besser, wenn die Frau das mit dem Typ erstmal geregelt hätte. Vor allen Dingen dann, wenn sie auch nicht mehr mit dem zusammenwohnt. Einfach aus Sicherheitsgründen. Jetzt kann ja, wer weiß, was da los sein, heute Nacht bei denen in der Familie, in der Wohnung. Da wird gar nichts los sein. Warum nicht? Woher weißt du das? Weil sie spätestens in einer Viertelstunde bei mir an der Wohnungstür stehen wird. Weil wir wohnen jetzt so 5 Häuser auseinander. Das weißt du ja gar nicht. In diesem Moment kann er das ja erfahren haben. Und dann ist die Hölle los da. Und ja, dann wird sie ihre Klamotten nehmen und gehen. Und wo ist das Kind? Das Kind nimmt sie dann mit. Und du hast doch keine Sorge, dass da was Schlimmeres passieren könnte. So gewalttätig ist er nicht, dass er sie jetzt zusammenschlägt oder so. Er wird die Hand gegen sie nicht erheben, weil werde ich ihn einmal... Okay, wollen wir das mal hoffen, dass das so geht. Nee, weil ich hab so ein bisschen dich im Verdacht, dass du das Fernsehen und das Radio und mich jetzt auch ein bisschen ausgenutzt hast, um ihm diese Sache, diese Nachricht zu übermitteln. Stimmt das? Nein. Naja, aber wenn du sagst... Wir denken, wir denken ja beide, dass er es irgendwo schon geahnt hat, dass die Kleine nicht von ihm ist. Warum meint ihr das? Weil er selbst seinen Eltern erzählt, das ist nicht meine Tochter, die sieht keinen von uns beiden ähnlich. Ach so. Und selbst seine Eltern sagen, du, das ist nicht deine Tochter, die sieht dir nicht ähnlich, die sieht Eda nicht ähnlich, das ist... So, jetzt hast du vorhin zu mir gesagt, das Problem ist, wie machen wir ihm das begreiflich, dass er nicht der Vater ist. Nach einer hohen Wahrscheinlichkeit weiß er das jetzt nach unserem Gespräch hier. Und ich hoffe, dass gleich bei dir das Telefon klingelt und die Freundin, deine Frau, deine Freundin anruft und sagt, es ist nichts Schlimmes passiert, auf jeden Fall. Das ich hoffe weiß, ich. Dass sie gleich eh noch rüberkommt. Ja. Also ist ja schon eine sehr kuriose Geschichte, ne? Und eine sehr verzwickte Geschichte auch, die du mir da erzählt hast. Ich kann euch jetzt nur letztendlich wünschen, dass ihr ein neues Paar werdet jetzt und dass das jetzt ein Anfang von einer glücklichen Lebensphase für euch beide ist und auch für das Kind vor allen Dingen. Fürs Kind auf jeden Fall, weil das Kind nennt mich Papa und sagt zum eigenen Papa Arschloch. Ja. Lieber Dirk, grüß herzlich deine Freundin von mir und ich hoffe, dass alles relativ friedlich über die Bühne geht, was da jetzt losgetreten wurde. Okay? Okay. Alles Gute. Ich danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.31 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunde, 1.32 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Claudia ist da. Claudia. Hallo Claudia, 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also ein bestimmtes Thema habe ich eigentlich nicht. Es geht bei mir darum, ich habe 3 Jahre in einer Beziehung mit einer Frau gelebt, habe einen 2-jährigen Sohn, habe die Frau kennengelernt, da war ich noch mit dem Vater des Kindes zusammen. Der Vater des Kindes hat gern mal zugeschlagen, so möchte ich mal formulieren, und habe dann das Mädchen kennengelernt, habe mich auf Anhieb in sie verliebt, bin dann mehr oder weniger mit ihr zusammengekommen. Nach einem Jahr sind wir dann zusammengezogen. Haben jetzt eigentlich fast 3 glückliche Jahre miteinander verlebt. In den 3 Jahren hat sie mich auch ab und zu mal betrogen. Und sie gibt letztendlich meinen Eltern die Schuld, dass die Beziehung nicht funktioniert hat, weil meine Eltern immer gegen diese Beziehung waren. Und das sehe ich nun nicht so. Und nun stehe ich eben vor der Frage, lasse ich sie jetzt einfach gehen oder versuche ich das noch irgendwie zu kitten? Und naja, glaube ich, das ist ja schon ein Thema. Ne? Ich habe kein Thema, aber das ist ja doch ein heftiges Thema, was dein Leben beschäftigt. Das ist richtig. Und das Problem ist, ich kann mit niemandem darüber reden. Warum nicht? Weil ich niemanden so sehr ins Vertrauen ziehen möchte, dass das jemand so genau weiß. Mhm. Das heißt, ihr führt eigentlich eine heimliche Beziehung? Nicht unbedingt. Also ihre Eltern wissen Bescheid, meine Eltern wissen Bescheid, aber alles das, was nach außen hin geht, das weiß eigentlich niemand. Weiß denn dein Ex-Mann Bescheid? Nein, er weiß noch nicht mal, dass ich ein Kind von ihm habe. Ach, das weiß der gar nicht. Das weiß der gar nicht, richtig. Der weiß nicht, dass er Vater ist. Richtig. Genau. Ich hatte auch damals, ehrlich gesagt, Angst davor, dass er mir nachstellt. Oder ich hatte einfach Angst vor diesem Mann und da habe ich dann den Kontaktabbruch, habe ich abgebrochen, um dann einfach auch die Beziehung nicht aufrechtzuerhalten. Ja, ja. Und du hast auch, siehst den gar nicht mehr. Und der ist ganz aus deinem Leben weg. Genau, der wohnt auch etwas weiter weg von mir. Und da war das eigentlich auch nicht das Problem. Und als ich dann das Mädchen kennengelernt habe, da war das vielleicht irgendwo so ein Rettungsanker und jemand, der mich auch vielleicht verstanden hat. Liebst du sie? Ja, ganz dolle. Ganz dolle und auch immer noch ganz dolle. Immer noch ganz dolle, genau. Wie sind denn, du sagst immer so, das Mädchen, wie alt ist sie denn? Sie ist 19. 19. Du bist 21, ja. Richtig, genau. Wie sind denn ihre Gefühle zu dir im Moment? Im Moment denke ich, dass sicherlich sind Gefühle noch da. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, aber ich denke, es wird immer weniger werden. Denn sie hat jetzt auch wieder jemanden kennengelernt und eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ein Mann. Genau. Und ist sie fremdgegangen mit einer Frau oder mit einem Mann? Mit einem Mann. Mit einem Mann. Genau. Ja, wir waren auch diesen Sommer zusammen im Urlaub und da hat sie mich auch betrogen. Mit einem Mann? Genau. Mhm. Und spätestens da hätte ich vielleicht sagen sollen, jetzt ist Schluss, aber ich konnte das einfach nicht, weil ich auch zu sehr an diesem, an Yvonne hänge einfach. Mhm. Unterstellst du ihr denn vielleicht, dass sie gar nicht... lesbisch ist? Ja, lesbisch oder nicht ausreichend bisexuell ist für so eine Beziehung? Ja. Mhm. Das habe ich auch schon mal so ins Gesicht gesagt. Und was glaubst du denn, warum sie sich denn überhaupt so auf die Beziehung hat eingelassen? So aus Neugierde? Nein, denke ich nicht. Ich meine, sie war ja auch sehr jung, als sie angefangen haben miteinander, weil sie 16 Jahre alt ist. Richtig, genau. Mhm. Ja. Ja. Aber ich denke schon, dass Gefühle da sind und auch schon damals da waren. Mhm. Sicherlich war das für den ersten Moment, das Ausprobieren war es für mich auch, dass sich das draus entwickelt, das haben wir beide nicht gedacht. Mhm. Aber es kann ja wirklich sein, Claudia, dass damals, also sie war 16 Jahre, sie ist ja noch verdammt jung, genau. Dass sie dich schon sehr mochte und sehr gerne gehabt hat und dass sie auch so sexuell experimentiert hat, aber auch vielleicht im Laufe der Zeit mitbekommen hat, dass das nicht so ihre Erfüllung ist, die lesbische Beziehung, die lesbische Liebe und dadurch jetzt ausschert. Kann das sein? Also ich denke schon, dass die lesbische Liebe was für sie ist. Warum meinst du das so sagen? Also ganz einfach, also Probleme im Bett hatten wir nie. Mhm. Ich sag mal, das war eigentlich so immer der Grundsatz, was immer gestimmt hat. Ach so, ja? Das ist eine wichtige Aussage. Genau, und da hat es eigentlich immer funktioniert, da hatten wir nie Probleme. Aber weißt du, Claudia, letztendlich ist es ja auch egal, ob sie nur mit einem Mann oder mit einer Frau fremd geht. Genau. Sie geht fremd. Das heißt, irgendwas fehlt ihr, irgendwas ist nicht in Ordnung. In der Beziehung, richtig. Mhm. Genau. Und sie sagt, dass deine Eltern die Hauptschuld tragen, dass ihr nicht mehr so richtig glücklich seid miteinander? Genau, weil meine Eltern, die sind sehr besitzergreifend und haben mich nie irgendwie so richtig gehen lassen. Und ich habe auch nie so richtig bei meinen Eltern das klar gemacht, dass ich jetzt mit dem Mädchen zusammen bin. Mhm. Und ich denke, deswegen letztendlich war das auch dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns getrennt haben. Oder jetzt im Moment dabei sind, uns zu trennen. Oder? Wobei, Claudia, ich glaube das nicht, dass das die Eltern sind. Ich glaube, wenn ihr beide so richtig, wirklich tief ineinander verliebt wärt und sie in dich auch, mit Haut und Haar, mit allem drum und dran, da können keine Eltern, können Eltern nichts ausrichten. Die können das verkomplizieren vielleicht alles. Wohnst du denn bei deinen Eltern? Oder? Nein. Also wo ich das Kind bekommen habe, habe ich in der Nähe von ihr gewohnt. Mhm. Dann bin ich zu meinen Eltern zurückgezogen. Dann war Jonas anderthalb. Dann war Jonas ein halbes Jahr. Dann sind wir zusammengezogen. Und seit dem Zeitpunkt waren wir halt zusammen. Mhm. Auch als Paar. Also meine These ist wirklich, dass die Eltern das, ich glaube nicht, das sind andere Gründe. Das schiebt sie vielleicht auch jetzt vor, um vielleicht nicht die Wahrheit sagen zu müssen, vielleicht um dir nicht weh zu tun. Oder was sagt sie denn zu dir eigentlich, was sie für dich noch empfindet? Also sie sagt schon, dass sie mich noch liebt. Ja. Was heißt denn dieses noch lieben? Das kann ja ganz viel bedeuten. Das ist richtig. Das klingt nicht gut alles, was du erzählst. Mhm. Sie sagt, ich liebe dich noch und dann höre ich ja schon ein Aber. Aber, was sagt sie? Na, aber sie denkt halt, dass es einfach nicht funktionieren kann. Auch mit meiner Arbeit und es ist irgendwie ein Kreislauf ohne Ende. Mhm. Ja, mhm. Ich habe irgendwo keine Zeit, weil dann ist Jonas noch da und es ist einfach alles zu kompliziert. Hat sie denn das Kind angenommen? Ist sie sehr, sehr gut zu dem Jungen? Ja. Ja. Ja. Seit wann habt ihr denn diese Krise jetzt? Das geht schon eine ganze Weile, eigentlich schon fast über ein Jahr. Mhm. Und das Problem ist einfach dieses Loslassen oder an sich dieses, irgendwann dieses endgültige sich trennen, das ist einfach unheimlich schwer und ich kann mit niemandem darüber reden irgendwie. Ja. Also genau. Es klingt ja wirklich so, als müsstest du loslassen, dass du gar keine andere Chance hast. Das Schlimme ist natürlich, das immer für sich auf die Reihe zu kriegen. Genau. Und da gibt es eben leider Gottes kein Patentrezept, sondern man muss immer sagen, da musst du durch und das musst du durchleiden. Genau. Das Einzige, was man vielleicht immer wieder sagen kann, ist, dass man so die ganzen schönen Erinnerungen erstmal immer wieder wegdrückt, um sich das Leben nicht so schwer zu machen. Und neben die schönen Erinnerungen, die man an diesen Menschen hat, vielleicht aber auch die weniger schönen, die letzten Erinnerungen dagegen stellt. Und da kann man das vielleicht so ein bisschen neutralisieren. Man darf auf keinen Fall sich zu sehr jetzt im Nachhinein hineinsteigern in die rosarote Welt der ersten Verliebtheit oder so. Dann ist es die Hölle. Das ist richtig. Und das mache ich im Moment halt durch. Ja, das darf man nicht machen. Hm. Das ist richtig. Ja. Mehr kann ich ja gar nicht sagen, Claudia. Genau. Mann, du Arme. Okay. Dennoch alles Gute. Alles klar. Tschüss, Claudia. Ja. Und danke für deine Sendung. Ne? Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Sascha, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Morgen, Sascha. Was ist los? Ja, mein Thema ist der Tod von meiner Mutter. Und zwar ist sie am 29. Juni gestorben. Das war in diesem Jahr? Genau, in diesem Jahr. Der letzte Tag vor eurer Sommerpause. Und ich wollte eigentlich da schon anrufen, aber an dem Tag war ich überhaupt nicht dazu in der Lage. Und du bist ja noch sehr jung, das heißt, ich vermute mal, dass deine Mutter auch sehr jung war. Genau, die war 54 Jahre alt. 54. Mhm. Ist sie plötzlich verstorben? Also sie hat im Februar den Befund bekommen, dass sie einen Lungentumor hat. Mhm. Und dann ging sofort die Chemotherapie los. Und ist dieser Befund so aus heiterem Himmel gekommen oder hatte sie schon länger irgendwie Beschwerden, die man nicht richtig diagnostiziert hat? Und also sie hatte Beschwerden so ein bisschen beim Atmen und dann hatte man erst gedacht, das hängt mit einer leichten Lungenentzündung zusammen, weil sie auch einen leichten Husten hatte. Mhm. Und dann ist sie geröntgt worden und so kam halt eins zum anderen. Mhm. Dann hat sie einige Monate wahrscheinlich schlimm gelitten. Eigentlich nicht, weil während der Chemotherapie ging es ihr sehr gut eigentlich. Sie hat praktisch normal weitergelebt und war auch voller Lebensfreude. Und also Leute, die es nicht wussten, konnten das ihr nicht ansehen, weil sie hat sich eine schöne Perücke besorgt und sie hat sich schick gemacht und sie hat praktisch so weitergelebt wie vorher auch. Wann war denn, du sagst, sie ist am 29. Juni gestorben, wann war denn für dich auch klar, dass sie nicht mehr zu retten ist? Wann wusstest du das? Also etwa 3,5 Wochen bevor sie gestorben ist, haben wir den Befund bekommen, dass sie Metastasen hat jetzt im Kopf. Und als ich das gehört hatte, habe ich angefangen, mich damit richtig auseinanderzusetzen. Du sagst, wir haben das erfahren. Gibt es noch Familie, Geschwister oder den Vater? Genau, also die Familie ist sehr groß. Der Großteil unserer Familie lebt in den Staaten, in Amerika. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Großteil hier in Deutschland. Und dein Vater, wo lebt der? Der lebt hier in Deutschland. Mit euch zusammen? Genau. Ja. Also ich wohne allein, aber nicht weit entfernt. Mhm. Hast du denn mit deiner Mutter dann... War das für sie auch klar, dass es eigentlich keine Rettung mehr gibt in den letzten Wochen? Ja, es war klar. Es war halt so, dass sie uns nicht belasten wollte und dann auch stark sein wollte für uns. Sie dachte, es wäre schwer für uns und wir haben ihr was vorgemacht, weil also wir haben ihr gesagt, das wird schon wieder und sie hat gesagt, ja, ich werde wieder gesund. Achso, das heißt, ihr habt offen über ihren Tod nicht geredet? Die letzten Tage Gott sei Dank schon. Nur halt kurz nachdem wir den Befund bekommen haben, hat jeder versucht, erstmal den anderen zu stärken. Ja, verstehe. Du sagst Gott sei Dank die letzten Tage schon. Warum Gott sei Dank? Genau, weil einfach die letzten Tage für mich sehr, sehr harmonisch waren und mich auch so ein bisschen trösten. Das heißt, irgendwann hat meine Freundin mir gesagt, dass wir einfach mit ihr offen darüber reden müssen, weil sie es weiß. Hat sie denn bei euch zu Hause gelegen oder in der Klinik? Ja, genau. Sie ist auch zu Hause gestorben. Sie war praktisch nie im Krankenhaus. Was war denn das Wichtigste für dich, was du mit deiner Mutter dann in den letzten Tagen noch hast besprechen können? Also es stand nichts offen zwischen uns. Mhm. Das heißt, wir mussten nichts mehr klären oder so. Aber einfach wichtig war für mich, dass sie wusste, dass sie sich um uns keine Sorgen machen muss. Und dass sie auch gehen darf. Das war sehr, sehr wichtig für uns, dass wir ihr das zeigen konnten. Daraus höre ich ja, dass du eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu deiner Mutter hattest. Ja. Ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Hatte sie in den letzten Stunden oder in den letzten Tagen große Angst vor dem Sterben? Also sie hat es uns nicht gezeigt. Sie war immer noch also der Boss zu Hause und sie war immer sehr, sehr stark. Das heißt, zwei Tage bevor sie gestorben ist, sagte sie zu mir, Sascha, ruf mal den Pastor an. Und dann haben wir gesagt, nein, warum sollen wir denn den Pastor anrufen? Und sie hat es einfach schon gefühlt. Und dann haben wir den Pastor angerufen, dann hat sie mit dem Pastor gesprochen. Und so kam halt eins zum anderen. Dann hat sie selbst halt ihre Beerdigung noch in die Hand genommen. Das heißt, wie das organisiert werden sollte. Genau. Sie wusste, sie hatte jemand, mit dem wir das regeln sollten. Also sie hatte schon einen Bestatter ausgesucht. Sie hat sich ihren Sarg ausgesucht und sie hat selbst kleine Details der Beerdigung bestimmt. Sehr starke Frau. Ja. Warst du dabei, als sie gestorben ist? Anwesend? Ich war in meinem Zimmer praktisch und mein Vater kam dann in mein Zimmer und hat mich geholt und hat gesagt, ich glaube, sie ist gerade eingeschlafen. Und da war es halt gerade eine Sekunde vorbei. Also, sie ist friedlich eingeschlafen. Ganz genau. Einfach, also sie ist nicht erstickt, sondern sie ist einfach eingeschlafen. Ja. Hast du gerade gesagt, dass sie selbst ihre Beerdigung schon so ein bisschen organisiert hat. Ja. Wie war denn die Beerdigung für dich? Was hast du gemacht auf der Beerdigung? Die Beerdigung an sich habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also sie war für mich sehr harmonisch, weil auch viele junge Leute da waren, also viele Freunde von mir. Mhm. Aber gab es Besonderheiten auf dieser Beerdigung, dass sie sich eine bestimmte Musik vielleicht gewünscht hat? Genau, sie hat sich ein Lied gewünscht. Was für ein Lied? Von Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Mhm. Also etwas, was natürlich auch richtig ans Herz geht. Ans Herz geht, ne? Das heißt, dieses Lied lief dann in der Trauerhalle. Genau. Mhm. Und dieses Lied war auch praktisch, dieses Lied haben wir ihr kurz vor ihrem Tod auch nochmal gespielt. Mhm. Zu Hause. Mhm. Einfach, ich weiß nicht, das kam ja da einfach so. Also ich hatte einfach das Gefühl, das müssen wir jetzt mal spielen. Und das hat sie richtig erfreut nochmal, dass sie dieses Lied gehört hat. Und das war dann auch für sie so der Zeitpunkt des endgültigen Abschieds von uns. Gab es noch andere Besonderheiten auf der Beerdigung? Ja, sie hatte sich dann noch weiße Luftballons gewünscht. Weiße Luftballons? Genau. Dann haben wir halt... Und wo habt ihr die... waren die in der Leichenhalle oder? Ich habe einen sehr guten Freund und der hat sich um alles gekümmert und dann wurden diese weißen Luftballons, die wurden dann praktisch am Grabe in die Luft gelassen, kurz bevor der Sarg in die Erde. Das heißt, ihr seid ja mit den Luftballons von der Leichenhalle zum Grab gegangen? Genau. Ist auch ein ungewöhnlicher Anblick, glaube ich, ne, auf dem Friedhof. Man weiß dann, wie viele Luftballons waren das? 15. 15. Ja. Warum gerade 15? Oh, das weiß ich nicht. Das hatte keine Bedeutung. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ja. Du klingst du ja jetzt eigentlich sehr gefasst und täusche ich mich da in dem Eindruck? Oder? Ja, es ist so, es ist immer so schubweise. Es gibt Tage, da ist man gefasst und dann gibt es Tage, da wird man durch jede Kleinigkeit an sie erinnert. Mhm. Das fängt damit an, dass man auch noch sogar Sachen isst, die sie gekocht hat, die eingefroren sind, zum Beispiel. Ach so, ja, das gibt es ja alles. Kann man sich nicht vorstellen. Ja. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass sie nicht mehr leiden musste, dass sie so schnell gestorben ist. Macht das auch, hilft dir das auch, dass sie dass sie so gefasst in den Tod gegangen ist und dass sie offensichtlich hat selbst auch loslassen können? Hilft dir das? Das hilft mir schon, ja. Und ich habe halt auch dadurch gesehen, also ich habe mich halt auch mit dieser Krankheit befasst und habe halt auch gesehen, wie es anders hätte enden können und wie die letzten Tage oder Wochen auch hätten sein können. Und da bin ich halt auch dankbar, dass sie praktisch, sie war ihr Leben lang jemand, der das Leben oder der die Zügel in der Hand hatte. Mhm. Und das hatte sie praktisch auch noch bis zu ihrer letzten Minute, hat sie alles selbst kontrolliert und war hundertprozentig vom Kopf her noch da. Ja. Und das gibt mir auch einen gewissen Trost. Hat sie dir eigentlich in den letzten Tagen, als ihr noch reden konntet, was gerade ja schon so eine Andeutung gemacht, noch etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg gegeben oder dir etwas gesagt, woran du dich vielleicht orientieren sollst in deinem Leben oder halten sollst? Eigentlich nicht, weil wir die ganze Zeit immer ein offenes Verhältnis hatten. Ja, eigentlich nicht. Gehst du oft zum Friedhof? Ja, sehr oft. Bleibst du dann lange an dem Grab stehen? Es ist unterschiedlich. Also manchmal gehe ich nur kurz hin und bringe eine Blume vorbei und manchmal rede ich auch dort. Das ist unterschiedlich. Aber also der Friedhof oder das Grab ist auch eine Stelle oder ein Ort, der mir Trost spendet. Und in der Familie ist es so, dass ihr schon auch darüber redet und oft darüber redet? Ist es schwierig in der Familie? Schwierig, aber es wird nicht irgendwie beiseite gedrängt. Also wir reden schon darüber, aber es ist schwer. Aber du hast sicher auch Menschen, mit denen du darüber reden konntest jetzt im Sommer. Dann ja, das habe ich. Das merkt man auch. Ja. Und ich habe mich halt auch schon länger damit befasst, dass sie sterben wird. Also für mich war es natürlich ein riesengroßer Schock, aber ich habe mich immer darauf vorbereitet, dass sie stirbt. Nachdem du das gewusst hattest, dass sie so krank ist. Ja. Genau. Mhm. Und ich finde deine Haltung sehr, sehr respektabel, Sascha. Wirklich. Ja. Auch sehr ungewöhnlich. Ja, ich wollte halt einfach nur nochmal deutlich machen, dass man selbst aus so einer schlimmen Sache auch noch irgendwie was Positives rausziehen kann. Ich meine, was ist das Positive für dich, was du da rausziehen kannst? Also, dass man halt selbst diese letzten Stunden und diesen Abschied auch noch schön gestalten kann. Mhm. Und wenn man wirklich, also so ist es zumindest bei mir, wenn man in einem richtigen Frieden und in einer Harmonie auseinandergehen kann, spendet es mir einen richtig starken Trost. Also ja, und dass man sich im Nachhinein auch nichts vorwerfen muss. Ne? Ja. Ach, hättest du doch da das und das gemacht und das und das. Und da bin ich halt sehr dankbar, dass wir einfach noch die Chance hatten, alles noch zu klären oder ihre Wünsche zu erfüllen. Und wir sehen das auch mal so als Ratschlag an Menschen, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Ja. Ne, dein Anruf. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf. Bitte. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Magnus ist da. 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Magnus. Was ist dein Thema? Mein Thema ist heute, dass ich eine sexuelle Fantasie rege, die wahrscheinlich sehr wenige mit mir teilen. Und zwar finde ich es sehr schön, einen Prostata-Orgasmus zu haben. Das erklärst du uns jetzt, was das ist? Ja, das ist eigentlich recht einfach erklärt. Und zwar ist das, wenn man mit dem Finger, wenn man den Finger anal einführt und an einer bestimmten Stelle, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben. Da ist die Vorsteherdrüse, die Prostata. Ja. Und die ist besonders empfindlich und die löst das dann wahrscheinlich aus, ne? Ich denke, ich weiß es nicht genau, was das auslöst. Auf jeden Fall. Du bist aber nicht schwul. Nein, ich bin nicht schwul. Ja. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Weiß die von dieser deiner Vorliebe? Nein, sie weiß es nicht. Was auch so ziemlich mein Problem darstellt. Weil, ich traue mich halt nicht, mit ihr darüber zu reden. Ich liebe sie wirklich über alles. Wie lange seid ihr miteinander verbunden schon oder zusammen? Wir sind jetzt 8 Monate zusammen. Wie bist du denn überhaupt, wie hast du das entdeckt an dir? Dass du daran Spaß hast, dass sich das anmacht, dass du es gut findest? Wie habe ich es entdeckt? Ich weiß es nicht. Es kam einfach irgendwann. Du kamst mal auf die Idee, das zu machen und dann hast du gemerkt, dass es gut, dass es gut kommt. Ja, so ungefähr, ja. Also meinst du, Magnus, wie viele Leute das haben? Was meinst du, wie viele Heterosexuelle dieses lieben und die Schwulen sowieso? Ja, und also ich denke, bei den Schwulen sind es wahrscheinlich, vielleicht viele, aber bei den Heterosexuellen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch bei den Heterosexuellen sehr viele. Und es gibt ganz viele, viele Spielarten, wie Mann und Frau dieses auch in das Liebesspiel mit einbauen können, dass der Mann eben diesen Spaß auch hat. Dazu musst du aber erstmal deiner Freundin halt auch ein bisschen das erzählen. Das ist ja nun wirklich nichts Perverses oder nichts Schlimmes oder nichts, wofür du dich schämen solltest oder brauchst. Du musst es ihr nur mal sagen und dann kann man kann sich Liebesspielzeuge kaufen und die mit einbauen in die diversen Spielchen. Deine Freundin hat auch Finger und so weiter. Also es gibt tausend Möglichkeiten, dich da auch wirklich auf die Höhe deiner Lust zu bringen. Ja, ist richtig. Du erzählst das so ein bisschen, als hättest du eine ganz große Scham und als wäre das was ganz Schlimmes irgendwie. So schlimm ist es überhaupt gar nicht. Ja, ich habe halt eigentlich tierische Angst, sie zu verlieren. Entschuldigung. Wie ist denn deine Freundin eigentlich so drauf? Ist die so ein bisschen locker, ist sie aufgeschlossen oder ist sie doch eher konventionell und eher ein bisschen steif so? Ja, so ist sie recht locker. Also ich sag's mal, um es am besten zu beschreiben, wenn einen die Lust überkommt, dann überkommt er einen und... Das heißt auch, euer Sex, so wie ihr ihn jetzt praktiziert, der ist schon, also auch schon mal richtig zügellos und man lässt es so krachen. Es macht richtig Spaß und es ist locker. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich da gar nicht so viel Sorgen haben, Magnus. Dann führe die junge Dame mal so ein bisschen an dieses Thema heran. Ja, es ist jetzt leicht gesagt. Ich weiß, ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich musste mir jetzt auch etwas Mut antrinken, um darüber reden zu können. Ich hoffe nicht, dass du zu betrunken bist. Ich weiß, man hört es nicht. Nein, aber lass es dir nochmal gesagt sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz uralte sexuelle Praktik des Mannes bei Männern, des homosexuellen Mannes und des heterosexuellen Mannes. Und die Prostata ist nun ein sehr empfindliches Organ und dadurch hat der Mann eben ein großes Lustempfinden bei Analverkehr oder auch bei Spielereien im Enddarmbereich. Und das ist völlig normal. völlig normal. Das ist, da ist überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Sag's deiner Freundin und dann guckt mal weiter. Kauft euch einen tollen Dildo oder weiß ich was und macht die verrücktesten Spielereien miteinander. Ja, ist jetzt leicht gesagt. Ja, ja, ich weiß. Aber du musst halt irgendwie damit anfangen. Und wenn du, jetzt hast du dir bei mir schon Mut angetrunken, hast es jetzt vor Hunderttausenden von Menschen erzählt, dann wirst du es auch schaffen bei deiner Freundin, bin ich ganz sicher. Ja, ich habe mich jetzt im kleinen Zimmer verkrochen, sodass ich es nicht mitkriege. Schön wäre es ja, wenn sie heimlich heute Abend auch die Sendung sehen oder hören würde und dich an der Stimme erkannt hätte. Jein, ja. Das wäre natürlich, wär natürlich einfacher. Das wäre sehr einfach. Du hast die Sendung nicht zufällig mitgeschnitten gerade? Nee. Nee, schade. Da hättest du ihr präsentieren können. Nein, Magnus, lange Rede, kurzer Sinn, sag's ihr und mach da nicht so einen Scherz drum. Das ist völlig normal. Versuch es ihr schon beizubringen und mach einen Scherz dabei und dann ist es gut. Ich werde es versuchen. Ja, ich wünsche viel, viel Glück dabei und vor allen Dingen noch mehr Spaß hinterher. Den wünsche ich mir auch. Den wünsche ich dir wirklich. Tschüss, Magnus. Alles klar. Ciao, Domian. Ciao. Hanni, 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich grüße dich. Hallo. Über was reden? Möchte ich dir sagen, dass ich fast jede Nacht deine Sendung gucke, weil ich immer nicht schlafen kann. Aha. Und mach weiter so. Dankeschön, das ist sehr nett von dir, dass du das sagst. Was ist denn jetzt dein Thema, Hanni? Ja, es geht um Folgendes. Ich habe am 2.2.99 ganz plötzlich meinen Mann verloren durch einen Herzinfarkt innerhalb von 3 Stunden. Und ich habe sofort meine beiden Söhne benachrichtigt. Die kamen dann aber erst 2 Tage später. Warum? Dann die mit Rechtsanwälten vor der Tür. Wie alt sind die Söhne? Der Ältere wird jetzt 30 und der andere ist 28. Die kamen erst 2 Tage später, obwohl der Papa tot war? Wie weit entfernt wohnen die denn? Nicht weit. Nicht weit? Das heißt, die hätten eigentlich in einer Stunde da sein können? Nicht mal. Nicht mal. Mhm. Das heißt aber, das deutet ja, das zeigt, dass das Verhältnis zwischen euch und euren Söhnen nicht dolle war, oder? Es war nicht so doll. Mein älterer Sohn durch seine Heirat, durch seine Frau, ich bin ein sehr herzlicher Mensch, der auf andere Menschen zugeht. Mhm. Und meine Schwiegertochter ist so nur in ihrer Familie, verstehst du? Und mein Sohn lebt dort in dieser Familie mit und wir haben ihn gewähren lassen. Mhm. Wir haben uns alle 6 Wochen mal gesehen. So, wir standen die, ich muss es jetzt ein bisschen verkürzen, weil unsere Zeit leider davon rennt. Wir standen die mit Rechtsanwälten vor der Tür. Und wollten erben, ja. Obwohl dein Mann noch gar nicht beerdigt war. Ja, er wurde dann erst 3 Wochen später beerdigt. Waren Sie bei der Beerdigung dabei? Ja, sie waren dabei. Und was ist jetzt aus dem Erbanspruch geworden? Naja, mein jüngerer Sohn hat mich dann verklagt. Weißt du, es wäre für mich ganz leicht gewesen zu sagen, hier hast du was, hier hast du was. Und das hätte ich auch gemacht, wenn alles normal verlaufen wäre. Seid ihr denn sehr wohlhabend? Ja, doch. Doch. Mhm. Und er hatte dann auch eine einstweilige Verfügung erstmal erwirkt, mein jüngerer Sohn. Und so, dass ich erstmal fast ein Dreivierteljahr nur vom Mindestsatz, also 580 Mark durfte ich von meinem Konto bar abheben. Das hat der Sohn seiner Mutter angetan? Ja. Es kam dann vors Familiengericht und er hat mich überall verunglimpft und alle Leute haben über ihn gelächelt, weil sie wussten, dass das nicht den Tatsachen entspricht, was er da gesagt hat. Wie ist das Urteil denn dann gewesen? Ja, na, dass das beiden Söhnen nicht zusteht, weil sie hatten Pech, sage ich jetzt mal. Wir wollten die Bank wechseln und hatten alle Gelder, die wir hatten, von der einen Bank rüber erstmal auf mein Konto als Interimskonto gebracht und dadurch dieses Konto lief nur auf meinen Namen. Das heißt, die haben kein Geld bekommen? Nix. Aber das Verhältnis ist wahrscheinlich vollkommen zerrüttet, ne, zwischen dir und dir. Ja, naja, es ging um Kleinigkeiten. Der fing dann an über einen Rechtsanwalt. Das Fahrrad meines Mannes wollte er haben. Den Hund wollte er mir wegnehmen. Und also es waren alles, wirklich unschöne Sachen. Hanni, jetzt ist was ganz Blödes passiert. Du hörst unsere Hintergrundmusik. Ich muss mich jetzt leider von dir verabschieden. Ja. Aber ich sag, wir rufen gleich nochmal an nach 2 Uhr. Ja, okay. Machen wir das so? Alles klar. Trotzdem, schön, dass du angerufen hast und durchgekommen bist und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns hier. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei Thomas Reinke, bei Wolfram Spikowski, Nina Hellenkämpfer, Michael Jansen, Pamela Koppay, Christian Part und Heide Schulz. Ein Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Mama-Söhnchen. Aha, da bin ich gespannt. In der Nacht von Montag auf Dienstag, da sind wir wieder hier im Radio bei 1Live und im Wiederfernsehen, haben wir wieder eine freie Themennacht. Da könnt ihr anrufen, so wie heute, zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche ein gutes und schönes Wochenende und sage ciao und bye bye. Bis Montagnacht. Ciao.